Dann jetzt fängt an Fragen und Antworten. Wer wird anfangen? Erste Frage. Francesco Prego. Non è difficile, meditazione. Un poco difficile. The meditation that is not difficult. No difficult. No. The problem is in the daily, in the normal life. This is a problem for me. So one has to learn daily life meditation. That is not easy. I'm also learning this lesson. Sometimes we are more successful, sometimes less. But we should try. Okay, who? Please. Bitte. Was ist ein guter Tag? Was ist? Was ist ein guter Tag? Ein guter Tag ist der Tag, der einem was Vorteilhaftes bringt und den anderen auch. Das ist ein guter Tag. In Pali oder Sanskrit, gut heißt Kusala. Kusala heißt eigentlich gesund. Heilsam. Und heilsam ist auch, wird erklärt als gesund. Arogya. Gesund für den Geist und gesund für den Körper. Die beide sind verbunden. Und wird auch erklärt, gesund, geschickt, vorteilhaft, das sind alle Synonyme für Kusala. Wenn wir das in Deutsch übersetzen wir heilsam, aber in der Tat heißt es auch gesund, geschickt und gesund, geschickt, vorteilhaft, alle diese Bedeutungen sind da. Und vor allem, was Nutzen für sich selbst und für die anderen bringt. Damit man verstehen kann, was wirklich Nutzen für uns bringt, muss man auch für die anderen bringen, muss man auch die verstehen, was Nutzen für sich selbst bringt. Das ist sehr wichtig. Einverstanden? Na prima. Es ist nur immer nicht so leicht, in der Realität das unterscheiden zu können, also die Unterscheidungskraft dafür zu besitzen, was nützlich für den... Deswegen meditieren wir, damit wir diese Unterscheidungskraft bekommen. Die Unterscheidungskraft wird nie da sein, solange man nicht richtig meditiert. Indem man meditiert, versteht man, ohne zu denken, die Vorteile von einem klaren, geläuterten Geist. Wenn man das verstanden hat, hat man nicht mehr Zweifel daran, was nützlich ist und was unnützlich ist, was vorteilhaft ist, was nicht vorteilhaft ist, was gesund ist, was nicht gesund ist. Deswegen diese Training in Einspitzigkeit des Geistes ist eigentlich die Grundlage für Weisheit. Ohne diese Grundlage kann man nicht richtig unterscheiden, was heilsam ist und was nicht heilsam ist. Dann bitte, ich hoffe, dass in der Woche, dass wir hier zusammen verbracht haben, haben Sie Interesse für dieses Training in Einspitzigkeit des Geistes und dass Sie das weiter fortsetzen werden. Und wenn, was die Methode anbetrifft, irgendwelche Zweifel da sind oder Unklarheiten, jetzt ist die beste Zeit, dass wir das besprechen, indem Sie das für sich klar machen, auch helfen Sie den anderen, das klar zu machen. Haben Sie eine Frage? Im Moment nicht. Ja, bitte. Ja, ich habe ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Das ist die Gefühle. Wenn man beginnt, ist die erste Zeit zu meditieren, kann man ja sehr erschüttert werden über das, was man erlebt hat oder eigene Schwierigkeiten. Und ja, also ich glaube, und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass es sehr wertvoll ist, dass man überhaupt erschüttert wird. Wie ist es denn aber, wenn man in die Vertiefung kommt? Ist das dann bewältigt? Ist das die Vertiefung, dass man das bewältigt hat? Wenn man die Vertiefungen beherrscht hat, die Training in Beherrschung von den, das wir gelernt haben, auch im Rahmen von Sutta, dass wir, ist nichts anderes, auch Training von Beherrschung des Geistes ist auch nichts anderes als Training von Beherrschung von Gefühlen. Das muss man sehr klar verstehen. Was unterscheidet der Geist? Nach der Lehre von Buddhismus, so zum Beispiel Mahavedala Sutta und so weiter, wenn Sie sich mit den Suttas beschäftigen möchten, wird erklärt, was unterscheidet der Geist? Was ist der wichtigste Unterscheidung des Geistes zwischen angenehm, unangenehm und neutral? Das ist, was der Geist unterscheidet. Und was ist die Funktion von dem Gefühl? Angenehmes Objekt zu empfangen, unangenehmes Objekt zu empfangen oder neutrales Objekt zu empfangen. Das ist Gefühl. Indem man verwirrt ist darüber, was wirklich heilsam ist und wirklich angenehm ist, man anhaftet an das, was eigentlich schadet. Und in diesen Vertiefungen dann, die Gefühle werden heilsam, indem der Geist geläutert ist. Wenn der Geist geläutert ist, dann erst hat man einen klaren Verständnis, was heilsames Gefühl ist und was unheilsames Gefühl ist. Solange der Geist nicht geläutert ist, er ist immer verwirrt darüber, was heilsames Gefühl oder gesundes Gefühl ist und was ungesundes Gefühl ist. Und er ist immer sozusagen im Zustand von Verwirrung. Diese Verwirrung manifestiert sich durch Zerstreutheit des Geistes. Der ungesunde Geist oder der Geist ohne Weisheit ist immer zerstreut. Und der weise Geist, der gesunde Geist, ist immer konzentriert. Das ist wichtig zu verstehen. Ist das klar? Ich habe irgendwas noch nicht endgültig verstanden. Wenn zum Beispiel Trauer da ist, über Verlust eines Menschen vorübergehend, ist das dann Zerstreutheit? Teilweise ja, natürlich. Für einen Yogi ist es Zerstreutheit. Es gibt ein Vers in Dhammapada, eine berühmte Geschichte im Dhammapada-Kommentar. Die schöne Frau von dem König Pasenadi. Malika. Sie ist sehr schön, aber kommt von einer sehr armen Familie. Und weil sie so schön ist, der König hat sich in sie verliebt und macht sie die Hauptfrau. Und diese Malika, indem sie viel Leiden erfahren hat, sie wird leidenschaftliche Studentin von Buddha und versteht und hat Realisierung bekommen. Und als der König im Schlafzimmer mit ihr spricht, er fragt sie, Liebe, was lehrt der Buddha? Und sie sagt, Liebe, der Buddha lebt, dass er sagt, dass, und sie sagt diese Vers, dass was ich schon gesagt habe, Piyato jayati sokam, piyato jayati bhayam. Piyato vipamutasa nati sokam nati bhayam. Diese, die alle Sorgen und Ängste, die man hat, kommen von dem, was uns lieb ist. Wenn jemand befreit ist von dem, was lieb ist, er hat keine Sorgen, er hat kein Trauer, er hat keine Sorgen, kein Trauer, keine Ängste. Hm? Und der König natürlich im Schlafzimmer, wenn er sowas hört, er ärgert sich sehr. Er sagt, du, geh weg, du, ich will dich nicht mehr sehen, was sagst du? Dann schlaft er allein und dann nächsten Morgen hat er, wenn er wach ist, dann hat er schlechtes Gefühl, dann ruft sie die Frau und sagt, entschuldige, Liebe, dass ich dich so beleidigt habe. Ist das wahr, dass der Buddha so gelehrt hat? Und sie sagt, natürlich, es ist wahr. Und wie kann es wahr sein? Und sie sagt, und o großer König, wenn ihr Sohn ihre liebe Sohn, er ist krank, er stirbt, was passiert dann? Oh, natürlich, ich werde viel Trauer haben, für Sorgen, ich werde so unglücklich. Na, sehen Sie, in Bezug auf diese Wahrheit hat der Buddha das gesagt. Und was Ihre Tochter Vajira, Lieblingstochter, wenn sie stirbt und so, oh, ich werde einfach verrückt. Dann sehen Sie, in Bezug auf diese Wahrheit hat der Buddha so gelehrt. Bitte denken Sie darüber. Es braucht aber die Zeit. Ajahn Brahm behauptet, dass zu der Zeit, wo der Buddha noch ein Bodhisattva war, wurden die Jhanas nicht geübt, sondern Buddha hat sie so genannt wieder eingeführt, weil er unter dem Bodhibaum zum ersten Mal an diesem Erlebnis sich erinnert hat und dann die vier Jhanas vollkommen hat. Nichtsdestotrotz hat der Buddha bei seinen beiden Lehrern die Arupa-Vertiefungen geübt, ja. Unendlichkeit des Raumes, des Bewusstseins, Nicht-Etwasheit und Nicht-Etwasheit oder das Gebiet von Nichts und weder wahrnehmen noch nicht wahrnehmen. Und das steht es so. Wie könnte es sein, dass ohne die Rupa-Jhanas geübt werden, direkt diese Arupa-Jhanas zu üben werden? Ist das möglich? Ich meine, rein er seine, meiner Meinung nach, seine Meinung ist nicht begründet. Diese Training in den Vertiefungen war Teil in Indien von sozusagen fast Teil von Erziehung. Mhm. Man musste Einspitzigkeit des Geistes üben. Und damit man die Vedas und so alle auswendig lernen, weil das sind solche dicke Bücher, die haben sie alle auswendig lernen müssen. Sie müssen unglaublich starke Konzentration haben. Und das haben sie geübt auf gewissen Scheiben, Casinos und so. Das war eine sehr übliche Sache in Indien. Denn es ist nicht möglich, direkt mit den Anapanasanas, sondern... Es ist möglich, dass diese Anapanasati war nicht so bekannt. Mhm. Weil normalerweise in Yoga ist man Pranayama, was ein bisschen anderes. Ende ist sehr ähnlich, aber Zugang ist ein bisschen anderes als Anapana. Und in dem Anapana ist mit Anupasana verbunden, ist, nur rein Betrachtung, keine Manipulierung von dem Atmen. Kann man sagen, dass diese Anapana ist rein buddhistisch, was auch in den Schriften erklärt ist. Aber die Casinas und so war, hat existiert in Indien so lange, wie Yoga existiert. Das ist ein Teil von Yoga. Und Buddha hat bestimmt die Casinas gelernt. Es ist kein Zweifel daran. Und die Casinas ist traditioneller Zugang zu den Arupas. Hm? Aber nicht direkt, das war meine Frage, nicht direkt in diesen Arupas, sondern nur über... Über Casinas? Ja, als Objekt. Aber zuerst wurde über dieses Objekt das, die erste Vertiefung, die zweite, die dritte, die vierte und dann die Arupas. Man kann in der Tat, wenn man sehr talentiert ist, man kann gleich in vierte Vertiefung, aber man merkt sich das nicht. Man muss immer diese gehen, aber nicht bewusst. Es kann passieren, unbewusst geht man bis zur vierte. Ja, ja. Aber so sollte man nicht lernen. Eben im Buddhismus, was ich erklärt habe, man lernt die Vertiefungen mit den Meisterschaften. Indem man bewusst weiß, was die bedingte Entstehung von erste Jhana ist, zweite Jhana ist, dritte Jhana ist, vierte Jhana ist, das ist buddhistisch. Das haben die vor der Zeit von Buddha haben sie wahrscheinlich nicht bekannt. Was sind die Faktoren von Vertiefung, wie man sie untersucht. Das hat Buddhismus dargebracht. Aber diese Disziplin von Casinas war da so lange wie Yoga da ist. Hm? Sie haben diese Zustände erreicht, aber Sie haben im Nachhinein sozusagen sie nicht analysiert. Nachdem sie konnten sie nicht analysieren. Sie konnten, das war nicht Teil der Erziehung. Und der Brahma hat selbst nicht gelernt nach dieser methodischen, kennt das nicht. Erkennen nur, wie man in Vertiefung hingeht, aber wie man sie analysiert und so, das sagt er nicht. Er hat das nicht gelernt. Und dann habe ich noch eine Frage. Sie haben gesagt, dass nur für den Buddha oder die Arahats möglich ist, eine vollkommene Einspitzigkeit zu erreichen. Es werden alle Sinne sind ausgeschaltet, man hört überhaupt nicht in den Jhanas. Und für normale Praktizierende, wenn sie Jhanas erreichen, sie hören auch eventuell, aber werden nicht gestört. Stimmt das nur für das erste Jhana oder für alle? Alle für Jhanas. Alle vier. Alle vier. Jhana ist nichts anderes, Sie haben gelernt, das erste Jhana ist schon Isolierung von den Sinnen. Hm? Wenn das vollkommen ist, kann man dann sie wie Buddha ignorieren. Aber wie normale Ebene ist schwierig. Aber es genügt, dass man einfach nicht Aufmerksamkeit lenkt darauf. Das ist alles. Das wird genügend sein, damit man die Jhanas für Vipassana benutzt. Und das ist der Haupt. Training im Buddhismus. Man braucht nicht unbedingt so meistern, wie der Buddha gemeistert hat. Aber wenn man kann, natürlich besser. Wichtig ist zu verstehen, dass die Vipassana dann unterstützt auch die Jhanas und die Jhanas unterstützen Vipassana, indem beide, für beide Samatha und Vipassana, loslassen ist Voraussetzung. Ohne loslassen keine tiefe Jhanas, ohne loslassen keine tiefe Vipassana. Deswegen die zwei ergänzen sich und man soll sie zusammen üben. Ist das klar? Nadja, jetzt. Ja, bitte, bitte. So eine Frage bezüglich verschiedenen Erleuchtungsstufen. Also wie bekannt, es gibt vier, ja, Sotapanna, Sakadagami, Anagami und Arahant. Und manche Meditationslehrer behaupten, dass man Samadhi oder Jhanas braucht, um ein Arahant zu werden. Die anderen sagen, nein, das ist nicht nötig, man kann nur durch Vipassana gehen. Und es gibt noch eine dritte Variante, sie sagen, um Sotapanna und Sakadagami zu werden, braucht man nicht unbedingt tiefe Samadhi. Oder überhaupt, also auch zu Buddha-Zeiten gab es Menschen, die Sotapannas wurden, einfach einmal Dhammatok gehört zu haben. Also man braucht Ohren, um Sotapanna zu werden. Und was ist Ihre Meinung dazu? Meine Meinung dazu, dass theoretisch ist möglich natürlich. In den Kommentaren wird erklärt, in den Suttas gibt es nur ein Sutta in dem ganzen Kanon, nämlich Susima Sutta von Samyutta Nikaya, wo es erwähnt ist, die Möglichkeit, dass man volle Realisierung erreichen kann, ohne die Jhanas geübt zu haben. Nur ein Sutta in dem ganzen Kanon. Aber die Suttas, die als Weg zur Realisierung die Jhanas lehren, sind so zahlreich, dass man nicht sie zählen kann. Das heißt, dass die traditionelle Übung war immer mit Jhanas. Auch um Sotapanna und Sakadagami zu werden? Oder Natürlich, wenn man mit einer Säge mit sehr stumpfen Zähnen arbeitet, wird man dann natürlich sehr, sehr lange und große Mühe brauchen müssen, damit man diese Holz in zwei und Geist von den Unreinheiten trennt. Wenn man aber eine Säge hat mit sehr scharfen Zähnen, zickzack, zickzack, und ist man dabei. Theoretisch ist das möglich, aber praktisch geschieht das sehr selten. Alle großen Schüler von Buddha waren Meister auch von den Jhanas. Die Training in Jhanas war eigentlich ein Teil von Yoga-Training auch. Und Jhanas und Pranayama war auch in Zeit von Buddha, auch heute traditionelle Training für einen Samana. In der Zeit von Buddha, die Samanas haben gelebt, wie sie lesen, unter einem Baum in Natur. Wie kann man so leben, wenn man nicht tichtig geübt hat, Körperdisziplin, Atmendisziplin und Geistdisziplin ist nicht möglich. Warum denken Sie, dass es heute so viele Vipassana-Lehrer gibt und so viele Angebote, um Vipassana zu praktizieren? Und natürlich Vipassana gilt als Erleuchtungsweg und man verneint die Wichtigkeit von Jhanas. In so einem großen Massen, der Grund, wo es nur eine Sutra gibt, wo es steht und die ganze Lehre ist voll von den Erklärungen. Der Grund ist ganz einfach, ist gar kein Problem zu verstehen. Wir leben in der Zeit von sozusagen Untergang von Religion, alle Religionen. Untergang von Religion manifestiert sich dadurch, dass diese tiefe Vertiefungen werden nicht mehr Teil von Religion. Das ist praktisch in allen Traditionen, nicht nur in Buddhismus, Hinduismus, Christentum. Die ersten Väter von an der Wüste Christen haben auch alle Vertiefungen geübt. Genauso die großen jüdischen Meister und Muselmanen, die haben alle Vertiefungen geübt, auf ihre Weise. Jetzt natürlich Hauptland in Theravada-Tradition von Buddhismus, wo Buddhismus am besten erhalten ist, ist Burma. Burma, wie wir wissen, wurde britische Kolonie und wurde ein Teil von Indien. Die Briten haben Burma zu Indien, britische Indien eingeschlossen, britisch Raj. Und da fließen nach Burma hunderte, tausende von Muslimen, die haben versucht, dann die hiesige Bevölkerung zu Islam zu konvertieren, dann natürlich noch durch die Christen dazu, die haben versucht zu konvertieren, mehr als zivilisierte Weise, indem sie christliche Schule, die Schulen, diejenigen, die sich zu Christentum gekehrt haben, konnten dann Erziehung für ihre Kinder frei oder mit sehr wenig Geld bekommen. Dann viele Burmesen haben sich für Christentum oder noch mehr für Islam bekehrt. Und es gab Lehrer, so wie Mahasi Sayadaw, die, so wie Bodhisattva, sie wollten, dass die Leute unmittelbar erfahren die Vorteile von Buddhismus. Wenn man unmittelbar erfährt, was 5 Aggregate von Existenz sind, was sind 12 Sphären von Betrachtung, was ist 18 Elemente von Wahrnehmung, man wird nicht mehr an Liebe, an den lieben Gott Schöpfer glauben können. Das ist nicht möglich. Deswegen, dann dieser Trend hat sich wieder geändert und jetzt die Vorteil von diesen Schulen und Laien, so wie Ubakin, die sich so große Mühe gegeben haben, im Volke Buddhismus zu verbreiten, ist, dass die Leute haben verstanden, wie wertvoll ihre Kultur ist und konvertieren nicht mehr zu Islam und Christentum, indem sie unmittelbar erfährt haben, was dass die buddhistische Lehre wahr ist, dann können sie nicht mehr konvertiert werden und glauben, dass es der liebe Gott im Himmel, der uns geschafft hat und dass unser Vater ist und so, dann können sie das nicht mehr glauben, wenn sie ein bisschen Erfahrungen wie Vipassana haben. Das ist der Hintergrund, das muss man verstehen. Das ist die Historie. Die Religion ist für die Menschen, nicht die Menschen sind für die Religion. Das hat natürlich historische Gründe. Und in Sri Lanka, Thailand, in den buddhistischen Ländern, besonders Theravada-Ländern, viele, viele Laien noch heute, sogar Mönche, haben Missverständnis über Jhanas. Und sie denken, dass wenn man in Jhana ist, ist man so wie im Himmel und dass der moderne Mensch kann nicht das üben, er ist schon so degeneriert. Das haben die in der Zeit von Buddha nur geübt und heutzutage, es kann nicht mehr geübt werden. Viele denken so. Das ist aber Missinformation. Und es gibt natürlich auch kein also kein himmlisches Auge, das jetzt durchschauen könnte, Personen, die jetzt nur Vipassana gemacht haben und ob sie dann Arahat sind oder wie weit erleuchtet, und diejenigen, die Jhanas praktiziert haben, ob die dann... Jemand, der... Wenn jemand Sotapanna ist, kann man sehr klar sehen, ob andere Sotapanna ist, aber er kann nicht sehen, ob er Herr ist. Wenn ein Arahat ist, er kann sehen, dass andere ist Arahat oder er ist Sotapanna. Aber nur diejenigen, die Samadhi geübt haben. Also diejenigen, die Samadhi, die übernatürliche Kräfte haben, sehen das klar. Diejenigen, die nicht haben, sehen, kennen nicht so gut, aber kennen auch gewisse Maßen kennen. Durch Vipassana sieht man den Prozess von Erkenntnis, sieht man sehr klar in sich selbst. Dann, man kann das auch in anderen sehen. Wenn man eigenes Skelett gesehen hat, kann man auch Skelett von anderen sehen. Wenn man andere eigene Gedanken durchaus analysiert hat, braucht man nicht unbedingt übernatürliche Kräfte. Man kann auch die Gedanken in anderen sehr klar erkennen. Was man in sich gesehen hat, kann man auch in anderen ziemlich klar erkennen. Deswegen diejenigen nicht unbedingt braucht man, wenn man sie hat, ist viel besser. Aber nicht unbedingt braucht man die natürlichen Kräfte, um festzustellen, was Zustand des Geistes der anderen ist. Aber solange man selbst nicht Nirvana realisiert hat, wird man nie verstehen können, ob der andere das verstanden hat. Also zwischen dem Yoga und dem Buddhismus, oder das Yoga ist auch sehr Hinduismus verankert, glaube ich. Yoga ist Buddhismus auch. Ja. Buddhismus ist nichts anderes als Yoga, aber buddhistischer Yoga. Genau, da ist eben meine Frage, also was war denn eigentlich das, was sozusagen Buddha seinerzeit, also was war das Besondere, was Buddha hervorgebracht hat? Also es gab ja das Yoga und gab es ja schon lange, und dann sagt man ja... Buddha hat erklärt, bedingte Entstehung. Das ist Buddhismus. Und das existiert klar erklärt nur im Buddhismus. Und das ist, was macht Buddhismus Buddhismus. Und buddhistischer Yoga ist nichts anderes als buddhistische Tapas. Majjhima Nikaya gibt es Salleka Sutta. Die wahre Salleka, wahre Tapas, ist nichts anderes als Verständnis von dem achtfachen edlen Pfad. Aber gibt es da nicht auch in der Bhagavad Gita zum Beispiel also ganz viele... Bhagavad Gita ist ganz anderes. Bhagavad Gita, Konzept von Karma, Konzept von Gott, ganz anderes als Buddhismus. Aber gibt es Ähnlichkeiten natürlich? Ja, Ähnlichkeiten sind da. Man soll Taten tun ohne Anhaften und so weiter. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Also praktisch diese Klarheit, dieses Systematische, was er... Yoga ist natürlich eine Tradition, so alt wie der Mensch selbst, aber es gibt verschiedene Richtungen in Yoga. Buddhistische Yoga, die Natur von buddhistischer Yoga und Hauptprinzip von jüdischer Yoga ist Konzept von Nicht-Atman. Und Nicht-Atman kann man nur verstehen, wenn man bedingte Entstehung versteht. Wenn man bedingte Entstehung versteht, wird man nie in Atman glauben können. Das ist buddhistische Yoga. Also die meisten Yoga-Schulen glauben an Purusha oder an Atman, und der Weg von Yoga ist Realisierung von Purusha oder Atman. Buddhismus ist das Gegenteil, Realisierung von Anatma. Aber die Atman in gewissem Sinne kann auch als Nirvana interpretiert sein. Sie haben sich, so zu Buddhisten und Hinduisten, haben sich ergänzt. In Tantra ist das dann sehr, sehr gemischt schon. Aber am Anfang war sehr klar definiert Atman und Unatman, Anatman. Allmählich, indem sie sich immer miteinander diskutiert und sie haben, das ist die Größe von indischen Religion, teilweise auch von chinesischen Religion, dass sie haben nicht unterdrückt andere Religionen, sie haben sich ergänzt. Und indische Religion hat solche Größe erreicht, indem sie zusammen diskutiert haben und nicht Inquisition, was wir hier erlebt haben. Durch diesen Schock hat sich die ganze Welt verändert. Einer, der den Strom eintritt erreicht hat, kann er den Rest des Weges alleine ohne weitere Belehrungen durchführen? Sagen wir mal, er ist wiedergeboren in einem Land, wo der Buddhismus nicht vertreten, wo kein Orden ist. Er wird geboren in guten Zuständen, wenn er Sotapanna ist. Keine Angst. Wenn man Sotapanna wird, wird man geboren immer in besseren Zuständen, dass man bessere Voraussetzungen bekommt. So, weil Samsara ist von Geist geprägt, kommt von Geist. Samsara ist nichts anderes als Geist. Wenn der Geist klar ist, wird er, bleibt er weiter klar. Wenn er nicht klar ist, bleibt er weiter nicht klar. Deswegen diese starke Karma, so wie Jhana oder Magga, Phala, die bleiben einfach, weil sie so stark sind. Genauso wie die starke Karma, wenn man etwas wirklich einen Eltern getätet hat oder so, diese bleiben lange. Und Klarheit bleibt auch. Wenn man Klarheit hat, kann man sich auch entscheiden, wenn man bleiben will, man will bleiben, wenn man weggehen möchte, wird man weggehen. Das kann man nur, wenn man Klarheit hat. Denn der Weg von Bodhisattva ist, diesen Prozess von Geburt zu bemeistern, so wie der Buddha selbst, bewusst in Mutter einzutreten. So klar der Geist kann sein, wenn man lange geübt hat. Und diese Aussage über maximal sieben weitere Existenzen im Menschen- und im Götterbereich, wie ist das zu verstehen? Ganz klar, in alle, die jemand, der Nirvana realisiert hat, unmittelbar realisiert hat, er kann nicht mehr schwere, unheilsame Taten tun. Dann was bindet in Samsara? Und die Taten binden in Samsara. Indem jemand unmittelbar realisiert hat, Ichlosigkeit, er kann nicht mehr an das Ich anhaften. Sehr stark. Bisschen. Nein, ich wollte die Frage im Kontext von Bodhisattva Weg. In diesem Kontext von Bodhisattva Weg, ja, der Bodhisattva Weg ist sehr lange und Sie haben gesagt, ein Bodhisattva kann seine Wiedergeburt meistern. Ja? Wir wären unendliche Wiedergeburten da. Wie ist dann mit dieser Aussage in den Schriften, dass ein in den Strom eingetretene maximal 7 Leben im Menschen- oder im Götterbereich? Das ist Interpretation in den Kommentaren von Theravada und von Sarvastivada. In Mahayana ist ganz anderes. Nach der Lehre von Mahayana, Asanga lesen Sie, Yogacara Bhumi Shastra oder so. Es gibt überhaupt keinen Widerspruch zwischen Training von Bodhisattva und Training von Shravaka. Die ergänzen sich. Wenn man große Mitleid hat, kann man auch als Arahat wieder bewusst wieder zurückkommen. Alles hängt von Abhinihara. Das wird erklärt auch in Theravada, in Charitapitaka. Was für Aspiration man hat, unterscheidet, wie man wird. Wenn man auch als Sotapanna oder Sakadagami oder Anagami diese Aspiration hat, Bodhicitta hat, dass man nicht für sich selbst, sondern für die anderen nur übt, dann hat man überhaupt mehr Angst von Wiederkommen, dann meistert man allmählich Wiederkommen, Prozess. Also wie, das widerspricht aber Anatta-Lehre? Das widerspricht also, nicht. Ob dieser Person dann entscheiden kann oder nicht, also dass ja Anatta, wenn er jetzt Anagami ist, dann so wie vorgeschrieben kann er nur einmal in der Götterwelt erscheinen. Kein Widerspruch. Für Weisen kein Widerspruch. Für die Dummen gibt es immer Widersprüche. Es gibt überhaupt keinen Widerspruch. Wenn man große Mitleid hat dann, und große Verständnis, große Weisheit, kein Widerspruch. Der Bodhisattva bemüht sich um Soheit der Dinge, das ist Training von Bodhisattva. Also das ist vielleicht Mahayana, also lieber nicht. Eine Soheit ist auch wahr. Der Mann gibt sowas nicht. Das Gegenbild. Das Gegenbild, ne? Von der Konzentration. Ist das, bleibt es immer gleich? Oder wenn man mal eine Zeit lang nicht mehr übt und dann wieder anfängt, kriegt man ein neues oder bleibt das immer das Gleiche? Wenn man lange nicht übt, dann, wenn man einmal Jhana erreicht hat, dieses Gedächtnis bleibt. So wie man Magga erreicht hat, wenn man Sotapanna wird, man kann nie vergessen. Das bleibt. Aber die Qualität von Jhana wird ganz anderes. Wenn man nicht übt, dann kommen viele Gedanken und Jhana wird grob, wird nicht so rein. Aber wenn man übt und übt und übt, dann wird man erreichen, dass man dann sehr, sehr tief in Jhana eingehen kann. Aber das Bild bleibt immer das gleiche. Ist eben dasselbe. Bitte? Ist selber natürlich. Immer dasselbe. Aber in dem Gedanken kommen, dann wird es nicht mehr so klar. Aber Bild ist natürlich nur dieses reflexives Bild, wenn Sie Anapana üben. In traditionelle Erziehung von Samadhi, das Sie in Visuddhimagga finden, gibt es 40 Objekte, die der Meditierende meistern sollte. 22 Objekte sind mit Training in diesem reflexiven Bild verbunden. Und 18 bedarfen das nicht. Ich geht davon aus, dass jeder was anders sieht. Es braucht nicht dasselbe sein. Nee. Ja. Und ich meine, für denjenigen bleibt es dann immer das gleiche Bild oder ändert sich das? Meistens bleibt, wenn es dann klar ist, dann bleibt es immer klar. Es bleibt praktisch selber. Es gibt auch andere Nimittas, außer diesen visuellen. Es gibt auch, Nimitta in der Pali-Sanskrit-Tradition hat viele, viele Bedeutungen. Und viel Verwirrung über das Wort. Genauso über Wort Jhana und so weiter. Nimitta hat viele Bedeutungen. Es bedeutet Bild, es bedeutet Symbol, es bedeutet Mittel auch. Je nach Kontext muss man verstehen. Aber ein Nimitta als Objekt für das Jhana ist immer visuell, ist immer ein Bild oder kann auch etwas anderes sein? Es ist nicht visuell. Es hat visuell nicht mit Augen zu tun, sondern geistiges Bild. Ja, ein geistiges Bild. Aber es ist immer ein geistiges Bild oder kann immer ein geistiges Bild, weil nur Geistbewusstsein kann Weisheit und Jhana üben. Die Sinnenbewusstseinen haben keine Weisheit, keine Einspitzigkeit des Geistes. Dieses Geistesbild gehört nur dem Geistbewusstsein, nicht Augebewusstsein. Nur durch geistiges Bild kann man sich versenken, nicht durch visuelles Bild. Das ist vollkommen klar, aber ich meine, als geistiges Bewusstsein neben Bilder kann man auch Töne wahrnehmen oder Gerüche wahrnehmen, die in, nicht echt sind. In Jhana, in tiefe Jhana gibt es nicht mehr dann Gerüchte oder so. In diese hören auf schon in der zweite Jhana dann nicht mehr. Aber wenn man sich an einen Geruch erinnert, obwohl den Geruch nicht mit der Nase wahrnimmt, es ist ein geistiges Geruch, sagen wir mal. Die Getter dann nehmen nicht mehr diese wahr. Sie hören und sehen, aber haben keine Nase. Nicht Nase. Deswegen sind sie so glücklich. In einer, auf einer Ebene, ich weiß nicht mehr welche, das war doch die Rückerinnerung. Welche Stufe war das mit der Rückerinnerung? Was Rückerinnerung? Die Vipassana ist das. Ja. Das ist nicht Rückerinnerung, ja, das ist, man kann das vergangene Objekt unmittelbar als Objekt von Vipassana nehmen. Aber können da nicht auch noch Gerüche dabei sein? Ja, zum natürlich. Beispiel? Kennen. Das Wahrnehmung in Erinnerung? Ja, natürlich. Kennen. Mhm. Kennen. Mhm. Alle fünf Bewusstseinen kennen. Mhm. Weil alle Sinnenbewusstseinen sind in Geistbewusstsein gegründet. Die können nicht funktionieren ohne Geist. Der Geist kann sich, nur der Geist kann sich erinnern an Gerüche, an was gesehen wurde, was geschmackt. Die anderen haben nicht diese Fähigkeit. Ich habe noch mal eine Frage, das wird dann angesprochen zum Bodhisattva-Weg. Sie sagten, der entscheidet sich dann, ob man die Vipassana als Arahat realisiert oder in der Soheit diesen Weg geht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Sie müssen sehr klar verstehen, was der Weg von Bodhisattva ist und was der Weg von Arahat ist. Wenn jemand ein Arahat sein möchte, er geht über die Vipassana Jnanas, und er, indem er realisiert die Vipassana Jnanas, er wendet sich weg von Leiden, von Vergänglichkeit, und er vereinigt sich mit Nirvana. Er stürzt sich in Nirvana, indem er über diese Leiden von Vergänglichkeit konsequent kontempliert. Der Bodhisattva, die Grundlage für diese Meditation ist, genau so wie für Bodhisattva, Nekama. Entsagung. Ohne Entsagung kein Bodhisattva, ohne Entsagung kein Arahat, nichts. Also jetzt der Bodhisattva, der wahre Bodhisattva, ohne Entsagung auch kein Bodhisattva. Aber der Bodhisattva gibt, fängt an mit Bodhicitta. Was heißt Bodhicitta? Ich schwöre, dass ich nicht nur mich zu dem anderen zur Sicherheit bringe, ich bringe alle Wesen zur Sicherheit, ich schwöre, dass ich werde nicht nur meine eigene Unreinheiten des Geistes beseitigen, ich werde alle Unreinheiten des Geistes von allen Wesen beseitigen, ich werde alle Dharmas lernen, nicht nur die Dharmas, die ich brauche, für ein Arahat zu werden, damit ihnen alle Wesen helfen möchte, und ich werde das Höchste realisieren. Das Höchste in alle Traditionen ist Zustand von Buddha. So hat Abhinihara Aspiration ein Bodhisattva. Indem er diese Aspiration hat, Er unterscheidet nicht mehr zwischen Zustand von Samsara und Nirvana. Was Samsara ist, ist nichts anderes als Nirvana. Was Nirvana ist, ist nichts anderes als Samsara. Warum? Weil Nichtwissen ist nicht etwas Wahres. Nicht wissen, und genauso alle Phänomene von Wahrnehmung, sie haben kein eigenes Kern. Sie existieren nicht in sich selbst. Nicht in sich selbst existieren ist leer. Leer sein. Form und Leere. Form und Leere, Leere und Form. Leere und Form ist das Gleiche. Wenn man so meditiert, dann übt man den Weg von Bodhisattva. Obwohl man Leerheit versteht, man unterscheidet nicht zwischen Nirvana und Samsara. Beide sind leer. Nirvana hat auch kein eigenes Kern. Samsara hat auch kein eigenes Kern. Die sind gleich. Es gibt keinen Unterschied. Und der Bodhisattva lernt, in diesem Zustand zu bleiben. Das ist dann der Weg von Bodhisattva. Non-Dualität? Geht das in diese Richtung? Jemand, der Arahat ist, er hat auch Nicht-Dualität. Aber diese Nicht-Dualität ist nicht perfekte Nicht-Dualität. Indem diese perfekte Nicht-Dualität ist nur von einem Buddha verwirklicht. Also jemand, der auf dem Weg ist und die Qualitäten eines Arahats entwickelt hat, kann sich durchaus weiterentwickeln. Warum alles das existiert? Indem die Mitleid, in Mahayana betont Mitleid. Mitleid ist das Wichtigste. Damit man obwohl man Weisheit hat und versteht Natur der Welt, durch Mitleid man entscheidet sich trotzdem in Leiden zu bleiben, dann geht man weg. von Bodhisattva. Nur Mitleid ist was Unterscheidende. Ist das klar? Teils, teils. Also theoretisch ja, der praktische Weg ist mir nicht ganz klar. Praktischer Weg ist dann Bodhicitta, wenn man Bodhisattva-Weg gehen möchte. Bodhicitta muss in Blut sein. Ist dieser Weg von Bodhisattva auch in Pali-Kanon? Ist in Pali-Kanon auch. Aber nicht viel. Dies wird viel ausführlicher in Mahayana erklärt. In Pali-Kanon nur Charitapitaka und gewisse Subkommentare zu Dighanikaya und so weiter gibt es ausführlich. In einem einzigen Sutta ist es diesen. Nein, in Suttas nicht. In Suttas nicht. Aber ich meine, der Einwand, dass das nicht von Buddha gelehrt wurde, dass das eine viel spätere Entwicklung ist, dass das von 500 Jahren. Niemand weiß, was von Buddha gelehrt wurde. Die Theravada-Kanon ist auch 500 Jahre später geschrieben. Niemand weiß. Gut, aber es gibt trotzdem den Pali-Kanon. Es wurde mündlich, ja, von Generation zu Generation. Und genauso Mahayana-Kanon, das so wird auch geglaubt. Den Sarvastivada-Kanon, alle Kanonen. Die haben nicht größere Rechte als Theravada. Alles ist mündliche Tradition. Diese schriftlich wurden auch die Mahayana-Schriften und die Theravada-Schriften fast zu derselben Zeit niedergeschrieben. Wurde im ersten Konzil dann nur den Inhalt von den Sutten des Pali-Kanons fixiert? Niemand weiß, ich war nicht dabei. das ist die Theravada-Tradition. So viel in Theravada gesagt. Also im ersten Konzil wurden praktisch die Sutten ja, von Ananda rezitiert und dann genau so für die nächsten Generationen. Aber in Mahayana hat Ananda ganz anderes rezitiert. Denn Sie meinen, es ist alles Behauptungen und kann man nicht mehr nachvollziehen. Wichtig ist, dass man realisiert, nicht, dass man genau untersucht historisch, was begründet ist und was nicht begründet ist, da kommt man nicht zum Recht. Ich würde gerne wissen, ob es heutzutage erleuchtete, erwachte Menschen gibt. Natürlich. Mit denen man reden kann? Ganze Menge, aber müssen Sie selbst erleuchtet sein, damit sehen, wer erleuchtet ist. Ein erleuchteter Mensch ist ein ganz normaler Mensch, auch er isst genauso wie Sie, er geht zur Toilette genauso wie Sie. Es gibt in den Kommentaren eine Geschichte, ein Samanera, der fragt seinen Lehrer, ob er einen Arahat schon gesehen hat. Er sagt, natürlich, wie sieht der Arahat aus? Und er beschreibt genau, was er macht jeden Tag. Er wascht die Schale. Ja, bitte. Ja, also ich sprach mal gestern von, dass der letzte Geisteszustand vom Tod entscheidend ist für die nächste Existenz. Wenn ich es mal annehme, ist ein sehr schlechter Mensch, dann ein ganzes Leben nur unheilig gemacht und das im letzten, also kurz vor dem Tod, meistert er das vierte Jana oder hat den positiven Geisteszustand und kommt dann in eine nächste gute Existenz und von da an praktiziert er weiterhin und ist das jetzt so, dass das negative Karma noch drin bleibt, aber es nicht zur Reife kommt. Wenn er Glück hat, schafft er dann Ararat. Wenn Karma zu Reife kommt, niemand kann wissen. Nur der gute Buddha weiß, wenn welche Karma wann zur Reife kommt. Ein Schüler, ein Bodhisattva, niemand kann wissen. Und wir haben Milliarden und Trilliarden von Karmas gespeichert in unserem Herzen. Was für Karma kommt, niemand kann wissen. Aber auch die Arahats, sogar die großen Arahats, haben alle haben die Resultate von ihren früheren Karmas erleben müssen. Der Moggallana wurde totgeschlagen, sein Körper wurde in Stücke. Der Angulimala wurde zum Tode gesteint. Alle erfahren die Resultate von früheren Karma. Wenn man heilsame Karma geübt hat, dann heilsame Resultate. Wenn unheilsame Resultate. Wenn welche Karma kommt, ist sehr schwer zu verstehen. Aber wir können sehr klar verstehen, dass die erst kommt die starke Karma, so wie Jhanas oder jemanden täten oder sowas. Dann kommen die gewöhnlichen Karmas, was man gewöhnlich geübt hat. Wenn diese nicht melden, dann kommt einfach, was da in diesem Moment erscheint. Aber wenn man starke Karma gemacht hat, diese starke Karma wird dann, solange man in Samsara bleibt, Einfluss haben. Aber was schlecht und gut ist, ist manchmal sehr schwer zu schätzen, weil schlecht kann zu Guten führen und gut kann wieder zu Schlechten führen. Deswegen, je mehr man von Dharma versteht, desto mehr wird man an diesen Konzept von gut und nicht gut anhaften können. Man versteht ihn, aber anhaftet nicht mehr. Und dadurch wird man von Karma befreit. Aufgrund Ihrer sehr weitreichenden Lehrerfahrung würde mich interessieren, wie viel Menschen im Westen und Osten finden Zugang zu den Jhanas. Ich kann nicht zählen, ich habe keinen Rechner. Nein, nur so. Finden viele Zugänge dazu oder eher? Es gibt Leute, die Zugang haben, aber im Westen ist es mehr schwer, weil der westliche Mensch ist sehr, sehr rationell und sehr viel. Er muss genau, er hat wenig Vertrauen. Der ostliche Mensch, jetzt ist auch nicht mehr so wie früher, aber der ostliche Mensch hat viel Vertrauen. Indem er Vertrauen hat, ist für ihn Jhana viel leichter. Weil Jhana hat nicht so viel mit Verständnis zu tun, es hat viel mehr mit Vertrauen und Hingabe zu tun. Vipassana dann hat mehr mit Verständnis zu tun. Aber Jhana ist viel mehr als Vertrauen. Natürlich, man muss verstehen, was man macht, aber dann einfach Vertrauen und Glotzen. Platz, 5 Mark, Platz an der Sonne. Als ich nach Deutschland kam, war immer vor den Nachrichten ein paar Mal immer Platz, 5 Mark und sind Sie dabei, Platz an der Sonne. So muss man üben. Einfach glotzen. Das gehört noch dazu. Wen meinen Sie denn, gestern haben Sie mal in einem Satz gesagt, wir, die wir normal üben, wen meinen Sie dann? Meinen Sie die Mönche oder wer übt normal? Sie haben das mal in so einem Satz gesagt, wir, die wir normal üben. Wir normal, ich meine dadurch, dass der normale westliche Mensch oder moderne Mensch ist immer mit zerstreutem Geist konfrontiert, indem er in diesem unserer Welt leben kann. Er muss mit zerstreutem Geist leben. Sonst ist es sehr schwer. Wenn er in Arbeit geht, konzentrieren. aber er muss, indem er übt, obwohl er zerstreutes Geist benutzt, sein Geist wird nicht wirklich zerstreut, indem er Achtsamkeit und Wissensklarheit übt. Er wird sich davon nicht in Irre führen lassen. Das ist der Leidensdruck. Das ist dann der Leidensdruck, der ihn zu üben. Die Laien haben das natürlich viel schwieriger. Ich als Mönch, ich verschwinde in Aranya und übe. Aber für die Laien ist es natürlich viel schwieriger. If I don't wrong, Vipassana is Sila, Samadhi and Panya. Mm-hmm. But I don't assert about Panya. What is the meaning of Panya? Huh? Yeah. The meaning of Panya means, I will give you an example, which is explained in the Visuddhimagga. Shall I translate to German? So the process of knowing the objects takes place in 3 stages. The first stage is called sanya, which means simply perception. And in Visuddhimagga, this is compared to a small child who discovers on the road some coin. He sees this shining coin on the road, and he is just a very small child. He never bought anything, but he knows the adults, they have great use for it, and they are always searching for it. So he picks it up. He picks it up and brings this to his mother. So he can distinguish that this is round, it is shining, and it is useful. That much the just perception can distinguish. Now the mother will take that piece of money and regards it, and she knows exactly. This is, €2, 5 Mark Fernseher, immer Glotze, Platz an der Sonne. This is €2 coin. She is quite clear. This with €2 coin, I can buy so much potato, so much flour. I can buy a cake, I can buy this or that. She's very clear. Then she says, okay, this is €2 coin. And the child says, yes, yes, it is €2 coin. We can buy so much things. And then the mother brings this coin to the one who is the specialist in the old Middle Ages. They were specialists who were stamping the silver, and confirming that so much silver part, so much iron part, so much copper part, so they knew exactly the consistence of that coin, how much silver in it is, how much copper in it is, how much iron in it is. So that specialist, he takes it in his hand, puts a place with it in with his fingers. His fingers is like vitarka, which turns around the object, and he determines in this 2 euro coin there is 2% of silver, no more. There is so much copper, so much. So he knows exactly its value as it is. This is wisdom. That means wisdom knows, as it really is, each component part of the experience. This is the function of the wisdom. The consciousness can distinguish these parts, but cannot know the details. What are the real characteristics of these objects we experience? And it also cannot distinguish clearly the fact of impermanence and suffering of impermanence and selfless nature of each object of our experience. But the perception, it can only have some idea of the object, but it will not be even able to distinguish how to use it exactly. So this is a process of understanding the object. First one perceives it, then one differentiates it, and then one learns step by step to differentiate it with expertise, with the exact understanding of each component part of the experience, according with the real nature of experience. That is wisdom. Is it clear? Thanks. The first, then. Okay. Wie ist es mit anderen Zuständen der Einsgerichtetheit, also jetzt im Tai Chi oder beim Musizieren oder Kampfsport? Es gibt viele Möglichkeiten, wo man auch so eine starke Konzentration und Einsgerichtetheit anstrebt und auch erreichen kann. Ist das ein Jhana oder ist es die Hinwendung zum Jhana? Das ist nicht Jhana, aber das ist nützlich für Jhana. Indem man da auch Einspitzigkeit des Geistes übt, es wird sehr nützlich für Training, für Jhana. Aber was ist der Unterschied zwischen normalem Geist und Geist in Jhana? Der Geist in Jhana, er ändert nicht Objekt. Er bleibt lange Zeit, stundenlang, er kann dann mit einem Objekt bleiben. Der Geist in Tai Chi oder in Kampfsport natürlich ist überhaupt nicht so. Er kann das nicht. Niemand kann eine Haltung stundenlang in Kampfsport oder Tai Chi. Das geht einfach nicht. Das ist ja einerseits wichtig, andererseits ist es eine ganz starke, durchdringende Konzentration. Es ist wahr. Die ist dann Grundlage für Training, in, sehr hilfsbereit für Training in Jhanas. Aber es hat nicht mit Jhana zu tun. Wenn man Tai Chi oder Yoga geübt hat, dann wird es nicht so schwer, dann diese Meisterschaft in Jhanas zu üben. Alle, also auch Kunst, auch Literatur, alle oder Musik, alles, wenn man gut macht, muss unbedingt mit dieser Sorte von Konzentration verbunden sein. Aber das ist nicht Jhana. Warum ist es nicht Jhana? Weil Jhana, wir haben erklärt, ist Upanidhyana. Upanidhyana ist, das Objekt wird aus der Nähe untersucht. Aus der Nähe untersucht heißt, dass man lässt nicht zu, dass ein anderes Objekt die Klarheit des Objektes beeinflusst. Und das kann man nicht in diesen Sporten und so machen. Noch eine Frage, und wir haben jetzt ja die Atembetrachtung gewählt. Sie sagten, es gibt da 40 Wege im Visuddhimagga. Warum bevorzugt Anapana? Ich habe das am Anfang vielleicht erklärt, Sie waren nicht da, oder? Doch. Anapanasati wird erklärt in den Schriften als reine Weisheit. Warum reine Weisheit? Indem Anapanasati heißt Übung in Sati, in Achtsamkeit. Was ist hier Achtsamkeit und Wissensklarheit? Achtsamkeit und Wissensklarheit, da ist auch Verständnis, dass diese Einatmen und Ausatmen ist eine Körperlichkeit, das durch Geist produziert wird. Wenn sich Zustand des Körpers ändert, die Qualität von Atmen ändert sich auch. Wenn wir laufen, wird Atmen anderes. Wenn wir ruhen, wird Atmen anderes. Mit dem Geist genauso. Wenn wir aufgeregt sind, wird Atmen anderes. Wenn wir in Meditieren, wird Atmen anderes. Also Atmen, obwohl es Körperlichkeit gehört, es ist geistgeschaffene Körperlichkeit. Genauso wie Sprache, wenn man spricht, bringt man zum Ausdruck unmittelbar Zustand des Geistes. Wenn man Körper bewegt, bringt man unmittelbar zum Ausdruck Zustand des Geistes. Atmen ist auch diese Sorte von Objekt. Es kann nicht existieren, getrennt von Geist. Wenn man das versteht, dann man braucht überhaupt nichts zu machen, außer einfach Atmen betrachten. Und indem man Weisheit entwickelt in Betrachtung von Atmen, diese Weisheit in Betrachtung von Atmen wird selbst dann Natur von Atmen ändern können. Wenn man mit Weisheit Atmen betrachtet, wird Atmen anderes. Wenn man ohne Weisheit Atmen betrachtet, wird auch Atmen anderes. Deswegen diese Betrachtung von Atmen ist reine Weisheit. Und das natürlich ist nicht der Fall mit anderen Objekten. Zum Beispiel, wenn Sie über Asubha meditieren oder über Metta meditieren, Sie müssen entscheiden, wie der Objekt sein, das Objekt sein soll, und Sie bleiben bei der Entscheidung und konzentrieren sich darauf. Aber in Atmen-Meditation machen Sie überhaupt nicht. Sie nur sehen Atmen, wie es ist. Und fügen nicht dazu und nehmen nicht davon. Deswegen wird es als reine Weisheit-Meditation erklärt. Um. I have a question about Ubakin, because he is also the teacher of Goenka, and we did the Vipassana with the Goenka, and Goenka says, and I'm confused about this, that the special thing of the Buddha is that he talks about the Vedana, that you have to feel the things, you have to feel the breath, you have to feel all, and not just only then you can eradicate the impurities. So this is the first time I hear this from Goenka, and it is of course Entschuldigung, kannst du das in Deutsch sagen? Soll ich es wiederholen in Deutsch? Ja, das war doch dein, also von dir die Frage, nicht von ihm, dass du so in Deutschland sagst. Soll ich die Frage jetzt wiederholen für dich? Brauchst du? Ja, bitte. Ja, gut. Ubakin ist der Lehrer von Goenka und wir haben bei Goenka zweimal Vipassana gemacht. Und Goenka sagt, das Spezielle vom Buddha ist, dass er betont hat die Bedeutung von Vedana. Dass man nur den, wenn man fühlt, eben was ist, und den Atem fühlt und alles fühlt, die Gefühle, alles, dass man nur auf die Art die Impurities, die Unreinheiten im Mind beseitigen kann. Und das verwirrt mich, weil ich hatte das vorher noch nie gehört. Okay, ich erkläre das. Goenka natürlich, er übertreibt ein bisschen, das ist in Ordnung, weil er will seine Sache, seinen System etablieren. Aber natürlich, Vedana-Meditation hat sozusagen sehr wichtige, wenn nicht Haupt, Meditation im Buddhismus. In dem, im Buddhismus besonders, ich werde jetzt in Berlin darüber unterrichten, besonders Buddhismus betont, dass Meisterung des Geistes ist, lässt sich nicht trennen mit Meisterung von Gefühlen. Die Arya Jnana, die edle Wissen, ist nichts anderes als Wissen über, wie man von den Gefühlen nicht in Irre gebracht wird. Der realisierte Geist, der hat Freiheit gegenüber Gefühlen. Wo der nicht realisierte Geist hat keine Freiheit über die Gefühle. Das ist der Unterschied. Wenn man den Geist analysiert, man wird verstehen, dass die wichtigste Unterscheidung des Geistes ist Unterscheidung zwischen angenehm, unangenehm und neutral. Das angenehm, unangenehm und neutral wird von wird durch Vedana, durch Gefühl empfangen. Und dann wird es durch Geist unterschieden. Der nicht realisierte Geist, der dann haftet an angenehmes Gefühl, er hat Abneigung zu unangenehmen Gefühlen und er hat Verblendung in Bezug auf neutrales Gefühl. Das ist Natur von Samsara. Solange man in Samsara ist, wird man immer mit diesem Geist leben müssen. Der befreite Geist ist ein Geist eben, das nicht an das Angenehme anhaftet, nicht an nicht Abneigung zu Unangenehmen hat und nicht verblendet ist in Bezug zu neutralen Objekten. Wie kann der Geist das schaffen? Nur indem er versteht sehr klar dieses Prozess von am Empfang von dem Objekt. Und wie versteht er Empfang von dem Objekt? Indem er Berührung versteht. Wenn wir ein Objekt berühren, nur dann können wir ihn empfangen, durch Vedana. Wenn wir ihn empfangt haben, dann können wir ihn unterscheiden. Jetzt, Sie haben sich jetzt diese 2 Wochen mit Shamatha beschäftigt und hauptsächlich dieses Shamatha-Training ist auch mit Kaya Anupassana, mit Verständnis von dem Körper. Hier Körper heißt Rupa. Und Rupa im ganz einfachen kann man als Objekt verstehen. Jetzt, indem Sie über Atmen meditiert haben, Sie haben festgestellt, dass wenn das Objekt der Atmen fein wird, wird auch der Geist fein. Obwohl Sie sich vollkommen auf Körper, auf Atmen konzentriert haben, Sie waren bewusst von diesem Prozess von Verfeinerung des Geistes an Atmen, Körper oder Objekt. Sie haben realisiert, dass der feine Geist kann nur existieren bei feinem Objekt. Grobe Geist kann nicht bei feinem Objekt bleiben. Hoffentlich, Sie haben alle sehr klar gelehrt, diese. Das ist, was man lernt durch Kaya Anupassana. Indem man konsequent Körper betrachtet, wird man dann, indem man Körper mit Achtsamkeit und mit Wissensklarheit betrachtet, wird Erfahrung von dem Körper verfeinert. Das, was wenn Objekt verfeinert wird, kommt angenehmes Gefühl. Wenn das Objekt grob ist, kommt ein grobes Gefühl. Wenn ein Objekt fein ist, kommt ein feines Gefühl. Das haben Sie hoffentlich auch in der Meditation erlebt. Natur von Gefühl oder von Empfang von dem Objekt hängt ab von Natur von dem Objekt und Natur von Berührung. Wenn man dasselbe Objekt mit einem feinen Geist berührt, wird Objekt anderes erfahren. Wenn man ihn mit groben Geist berührt, wird auch ganz anderes erfahren. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann, was ist dann Objekt? Nach der Buddhismus, Objekt sind die Elemente und was von Elementen deriviert ist. Die Elemente ist Härte, Weichheit, Kohäsion, Fließen, Wärme, Kälte, Bewegung, Stützen. Das ist Natur der Objekte, wenn wir sie berühren durch Körper. Es ist wichtig zu verstehen. Wenn wenn der Geist trainiert ist, obwohl diese wenn der Geist trainiert ist, ist Konzentration, dann die Qualität von diesen Bestandteilen von dem Objekt, von Rupa, von Erdeelement, Wasserelement und so weiter, wird ganz anderes. Also wie man Atmen berührt, so wird man auch Atmen empfangen. Das ist Berührung. Man kann nur wissen und nur realisieren das, was man berührt. Was man nicht berührt, kann man nicht wissen, kann man nicht realisieren. Das ist wichtig zu verstehen. Und was man berührt, das empfängt man. Und was man empfängt, das unterscheidet man. Deswegen Unterscheidung, die Natur der Unterscheidung bleibt immer in diesem Komplex von dem, was man empfängt. Aber der weise Geist kann das wird nicht Sklave von dem Objekt, das er empfängt. Er kann dasselbe Objekt entscheiden, ob er ihn als angenehme erfährt, ob er ihm als unangenehme erfährt, ob er ihm als neutrale erfährt. Er wird nicht Sklave von dem Objekt, indem er versteht diesen Komplex von Berührung. Aber ein untrainiertes Geist, er kann nicht dieses Komplex verstehen und er wird immer von diesen angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühlen in Irre geführt, indem sie dann zu den verschiedenen Unreinheiten des Geistes führen werden. Und von diesem Prozess wird er auch unbewusst. Jemand, der meditiert, wird dann allmählich bewusst von diesem Prozess. Nur dann wird er imstande sein, sich von diesem Komplex zu entfernen, indem er sich entsetzt von Anhaften, an Angenehmes, entsetzt von Abneigung zu Unangenehmen und entsetzt von Verblendung gegenüber Neutralen. Nur wenn man dieses Komplex verstanden hat, kann man sich von eigenem Geist distanzieren. Und man wird nie mehr das mit Ich identifizieren. Deswegen, man wird sehen, die Prozesse von Denken bloß als Prozesse, nicht als Ich, das denkt. Solange man in diesen Komplexen gefasst ist, wird man sie immer mit Ich identifizieren. Ich mag das, ich mag das nicht. Und wenn ich nicht mag und wenn ich nicht, nicht mag, dann einfach suchen für ein angenehmes Objekt oder schlafen gehen. Und deswegen Verständnis von Gefühl ist von großer Wichtigkeit, wenn nicht das Wichtigste in diesem ganzen Prozess. In diesem Sinne hat Goenka natürlich recht. Okay? Und jetzt ist fast Ende. Dann ich schlage vor, wir übertragen Verdienst. Und bevor wir übertragen Verdienst, ich rezitiere kurz Mangala Sutta. Sutta von Segnen, damit wir alle diese Segnen, dass wir durch Meditation bekommen haben, uns zu mehr Verständnis, mehr Frieden, mehr Gewaltlosigkeit und besonders mehr Mitleid für unsere Mitwesen, Mitmenschen führt. Dann ich rezitiere ein bisschen traditionell mit Übertragung von Verdienst und mit Segnen. Okay, und dann Ham Ham. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, Mangalam Sutta. Ekam samayam bhagava Savatiyam viharati jetavane anata pindikassa arame tatrakho anyatara devata abhikantaya ratiya abhikantavanna kevalakappam jetavanam obhasetva yena bhagavate nupasankami upasamkamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam athasi ekamantam thita khosa devata bhagavantam gataya ajabhasi bahudeva manusacha mangalani achintayum makankhamana sottanam bruhi mangalamutamam Asevana cha balanam panditanam cha sevana puja cha pujaniyanam etam mangalamutamam patirupadesa vaso cha pumbe cha katapunyata Atta sama panidhicha etam mangala mutamam bahu sachancha sippancha vinayo chasusikito subhasita chayavacha etam mangala mutamam mata pitu uppatthanam putta dagasa sangaho anakulacha kammanta etam mangala mutamam Dānam ca dhamma cariyā ca nyātakānam ca saṅgaho anavajāni kammāni etam mangalam utamāṁ ārati virati pāpā ca majjapānā ca sanyamo apamādo ca dhammesu etam mangalam utamāṁ garavo ca nivāto ca santūti ca katānyutā Kālena dhamma savanam etam mangalam utamam Kānti ca sova chāsata samanānam ca dasanam Kālena dhamma sākāca etam mangalam utamam Tapo ca brahmacariya ca ariyasacana dasanam Nibbāna sacikiriya ca etam mangalam utamam Kutasaloka dhammehi chittam yasana kampati asokam virajam khemam etam mangalam utamam eta disani katvana sabatam aparajita sabata sotim gacchanti tam tesam mangalam utamam Tietena sacheva jena hotu te jaya mangalam etena sacheva jena nasantu sabu padava etena sacheva jena sabbe roga upassamentu te nakkatta yakabhutanam papa gaha nivarana paritassa anubhavene hantu te sam upadave Yattu nimittam avamangalam ca yocha amanapo sakuna sasaddo papagaho adu supinammakantam buddhanubhavena vinasamentu Yattu nimittam avamangalam ca yocha amanapo sakuna sasaddo papagaho adu supinammakantam dhammanubhavena vinasamentu Yattu nimittam avamangalam ca yocha amanapo sakuna sasaddo papagaho adu supinammakantam sanghanubhavena vinasamentu akasatta chabummattha deva naga mahitika punyantam anumoditva chiramrakantu loka sasanam Akasatta chabummattha deva naga mahitika punyantam anumoditva chiramrakantu desanam Akasatta chabummattha deva naga mahitika punyantam anumoditva chiramrakantu tumamparam Sabitiyo vivajjantu sabarogo vinasatu mate bhavat Tvantarayo sukhi digha yuko bhava Bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata Sabba buddha anubhavene sada Soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata Sabba dhamma anubhavene sada Soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata Sabha Sangha Anubhavene Sada Soti Bhavantute Devo Vasatukalene Sasa Sampati Hetucha Pito Bhavatu Loko Cha Raja Bhavatu Dhammiko Sadhu, Sadhu, Sadhu, Sadhu.